mit Wer bin ich kam der große Erfolg und das hing sehr maßgeblich davon ab, dass Elke Heidenreich Ende Januar des vergangenen Jahres das Buch in die Fernsehkameras gehalten hat und gesagt, wenn man das liest, wird man glücklich. Und in dem Moment wird auch der Autor glücklich, weil auf diese Art und Weise der Fokus der Aufmerksamkeit auf dieses Buch massiv gelenkt wurde. Und das war die Initialzündung, dass dieses Buch überhaupt groß rauskommen konnte. Man hat aber auch schon das Gefühl, Deutschland hat nur auf einen wie Sie gewartet, auf einen, der Ihnen die Welt und das Denken erklärt, obwohl es ja doch keinen besonderen Mangel an Einführungsbüchern in philosophischen Fragestellungen gibt. Was ich gemacht habe, ist allerdings kein Einführungsbuch in philosophische Fragen. Man lernt ja nicht so viel letztlich über Philosophiegeschichte, da gibt es andere Bücher, die dafür geeigneter sind, sondern ich habe versucht, im Dickicht der Wissenschaften, die sich um den Menschen kümmern, einen Pfad anzulegen. Und deswegen spielen auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aus der Evolutionsbiologie, aus der Primatenforschung, aus der Soziologie, der Psychologie eine große Rolle. Ich habe mich also nicht philosophiehistorisch orientiert, sondern ich habe relativ systematisch die Fragen aufgegriffen, die wir heute so an das Leben haben. Ja, sonst haben die Fragen ja immer schnauzbärtige ältere Herren erklärt und von denen die Menschen wahrscheinlich auch nur die Hälfte verstanden haben. Genau, also an den Universitäten ist es ja nicht üblich, sich an ein großes Publikum zu wenden. Akademische Texte sind Briefe an Freunde, Briefe an Eingeweihte, an eine kleine Klientel, die diese Sprache versteht. Ein großes Problem unserer Universitäten ist, dass die Unverständlichkeit quasi als Qualitätsmerkmal gilt und von Generation zu Generation vererbt wird. Wenn man diese unverständliche Sprache einmal gelernt hat, ist man dann so stolz darauf, dass man auch möglichst reichhaltigen Gebrauch davon macht und ärgerlicherweise meistens auch verlernt zu schreiben. Das ist ein großes Manko an unseren Universitäten, weil nicht einsehbar ist, warum wir uns ein Riesenheer an Professoren, an Assistenten und akademischen Beamten leisten, die eigentlich gar keinen Output produzieren, der von der Öffentlichkeit verstanden wird. Dafür müssen Sie jetzt aber damit leben, dass Sie von diesen Professoren vielleicht auch eher misstrauisch beäugt werden und im schlimmsten Fall vielleicht sogar gar nicht ernst genommen werden. Das weiß ich nicht. Ich habe in letzter Zeit mehrere Vorträge an Universitäten gemacht, mache das am Montag wieder in Köln, war vor ein paar Tagen in Essen. Ich habe Einladungen an zahlreiche Universitäten, auch im Ausland. Ich habe ein Angebot für einen Vortrag in Oxford und dergleichen. Die Resonanz in der akademischen Welt, darüber kann ich mich gegenwärtig nicht beklagen. Also es gibt diese progressiven Kräfte auch an der Universität. Vielleicht sind sie nicht mehrheitsfähig, aber es ist ja völlig klar, in diese Richtung geht die Zukunft. In Frankreich, da hat man ja mit Glamour und Philosophie weniger Probleme. Glamour, das habe ich jetzt gesagt, weil in vielen Interviews und Beiträgen, Berichten über Sie, die ich gelesen habe, da fällt auch immer natürlich eine Beschreibung Ihres Aussehens und Sie sehen nun mal gut aus. Ist das auch so ein bisschen das Problem der Deutschen, dass sich das nicht so verträgt, Intelligenz und gutes Aussehen? Also es führt sicher dazu, dass einige Leute an den Universitäten sehr schlechte Laune kriegen, wenn sie mich sehen. Wobei das Problem weniger in den Universitäten liegt als eigentlich in den Feuilletons. Also die Missgunst kommt eher aus den Feuilletons, die kommt nicht aus den Universitäten selber. Und woher kommt das? Warum sind die so missgünstig? Ja, weil sie im Zweifelsfall vielleicht auch gerne ein Buch geschrieben haben, das sich vergleichsweise gut verkauft. Das ist ganz menschlich. Also ich finde das auch gar nicht verwerflich. Ich glaube, an deren Stelle könnte ich mich auch nicht leiden. Also das kann ich ganz ernsthaft gut nachvollziehen. Was ein Unterschied ist zu den französischen Philosophen, die in der Öffentlichkeit stehen, jüngeren Philosophen in den Feuilletons, ist, dass die Philosophie als eine Kunstform begreifen. Das heißt, die französische Avantgarde, die man so kennt, also Becbédé oder BHL oder so, also die Zeitgeistphilosophen der Franzosen, die machen alle so etwas unverständlich Ästhetisches auch. So ähnlich wie das ursprünglich auch zum Teil jedenfalls bei Sloterdijk gewesen ist, Philosophie als Kunstform zu begreifen. Und ich sehe die Philosophie eher als eine Art Ingenieurskunst. Ich möchte wirklich wissen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und ich glaube, dass Philosophen in die Aufgabe reinwachsen, Pfadfinder für Sinndefizite zu sein, Konsensarrangeure, Leute, die anderen helfen, die einzelnen Wissenschaften und vor allen Dingen deren Zusammenhang besser zu verstehen. Kann das vielleicht auch daran liegen, wie Sie aufgewachsen sind in einer Familie von zwei überzeugten Kommunisten, die natürlich noch an die Ideale geglaubt haben und Sie auf ein Leben vorbereitet haben, so haben Sie das auch gesagt, was Sie im Prinzip gar nicht leben konnten? Sie haben mich versucht, auf eine Gesellschaft vorzubereiten, die nicht gekommen ist, weil meine Eltern die Hoffnung in den 70er Jahren hatten, dass sich die Gesellschaft der Bundesrepublik radikaler verändern würde oder zumindest gehofft haben, dass sie das tun würde, dass es mehr Verteilungsgerechtigkeit geben wird, eine andere Art von Moral geben wird, dass der Kapitalismus allmählich überwunden wird. Wie wir sehen, haben wir zwar heute die Krise, aber noch keine Überwindung des Kapitalismus. So gesehen bin ich tatsächlich auf eine Gesellschaft vorbereitet worden, die nicht gekommen ist. Fürs Leben habe ich allerdings eine Reihe praktischer Dinge zu Hause gelernt und auch moralischer Maximen, die mir bis heute wichtig sind. Zum Beispiel sich im Zweifelsfall für die Schwachen einzusetzen, Mehrheitsmeinungen zu misstrauen und engagiert für die eigene Überzeugung zu sein. Die Philosophie unter die Massen zu bringen, unter die Menschen wieder. Jetzt kommt auch noch eine eigene Fernsehsendung. Haben die Medien Sie ja nicht so ein bisschen jetzt in der Mangel langsam? Ich weiß nicht, was Sie sich unter einer Mangel in diesem Zusammenhang vorstellen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich in den letzten Wochen zahlreiche Talkshow-Angebote und Ähnliches ausgeschlagen habe. Das meinte ich mit der Mangel zum Beispiel, dass Sie immer eingeladen werden zu Themen, sonstigen Sachen, da gar nicht mehr rauskommen, sozusagen ein Gesicht, das Philosophiegesicht des jungen deutschen Fernsehens werden. Ja. Und es ist auch ganz gut, dass man das dann irgendwann wieder ein bisschen runterfährt. Und da bin ich im Augenblick gerade bei. Man ist kein Experte für alles, nur weil man sich mit einigen philosophischen Fragen gut auskennt. Ich werde also meine Fernsehpräsenz in den nächsten Monaten auch reduzieren. Man kann sich ja immer noch aussuchen, ob man freiwillig irgendwo hingeht oder nicht. Das mit dem Reduzieren, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie kriegen ja eine eigene Philosophiesendung und zugleich noch eine neue Reihe im WDR. Wie werden denn diese Sendung aussehen? Was wird sie unterscheiden? Also die neue Philosophiesendung wird nicht vor Januar produziert werden. Und das wird eine Philosophiesendung werden, wo ich mich mit vermutlich meistens zweien Philosophen, aber auch Naturwissenschaftlern zum Beispiel über ein Thema unterhalte. Und wir hoffen, dass richtig was dabei rauskommt. Also das ehrgeizige Ziel liegt darin, über ein philosophisches Thema so zu sprechen, dass der Zuschauer nachher sagt, da habe ich aber wirklich was gelernt. Das ist das Projekt im ZDF. Im WDR mache ich nur eine ganz kleine Sache. Da erkläre ich bestimmte philosophische Zusammenhänge innerhalb von 3 Minuten aus dem Stegreif. Das heißt, ich mache mir 3 Minuten lang Gedanken darüber, wie ist das eigentlich mit Freiheit? Ist das nur etwas Schönes oder ist das vielleicht auch häufig etwas Ärgerliches oder etwas, was Sorgenfalten bereitet? Oder ich denke darüber nach, woran es eigentlich liegen könnte, dass es großen Spaß macht, Dinge zu erwerben, aber eigentlich gar nicht so viel Spaß, sie zu besitzen. Und dann versuche ich in so kleinen Miniaturen aus dem Stegreif diesen Fragen etwas näher zu kommen. Aber das ist alle 2 Wochen und das auch nur 3 Minuten lang. Muss das sein, dass man das heute in 3 Minuten macht? Ich ziehe ein großes Vergnügen daraus, das zu probieren, das in 3 Minuten zu schaffen und auf diese Art und Weise eine ganz kleine Anregung zu geben. Jetzt noch meine letzte Frage und zwar zu Ihrem letzten Buch. Liebe, ein unordentliches Gefühl heißt es. Musste das sein, über so ein abgedroschenes Thema ein populär philosophisches Buch zu schreiben? Das musste ganz unbedingt sein, weil es zwar wahnsinnig viele Bücher über die Liebe gibt, aber nur relativ wenig gute. Und weil eine ganz große Frage zum Thema Liebe unbeantwortet geblieben ist. Wir haben heute einen Boom von Literatur, von Evolutionsbiologen, Hirnforschern, Biochemikern, die uns die Liebe im Grunde genommen chemisch-biologisch erklären. Und auf der anderen Seite haben wir die traditionelle Ratgeberliteratur der Psychologen und der Philosophen. Und ich möchte gerne wissen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Die Liebe ist ein schönes Thema, um zu zeigen, wie die naturwissenschaftlichen Aspekte, in diesem Fall die physiologischen Erregungen und die psychischen Prozesse miteinander zusammenhängen könnten. Auf diesem Gebiet ist sehr, sehr wenig geleistet und mein Buch versucht, diesen Bogen zu schlagen. Ich glaube, dass Naturwissenschaft ohne Philosophie blind ist, aber dass Philosophie ohne Naturwissenschaft leer ist.